I can't send her in search of anything. You can, Guru, you can, shouted Newt. You can send him with Owl. But Owl had gone to sleep. And Newt too much to be stopped by so small a problem. You can take him in your pouch. But alas, Hare was much too big to fit into Kangaroo's pouch. All this time, it had been quite plain to Hare that the others knew nothing about spectacles. And as for all their tempting ideas, well, Hare didn't care. And after all, Head did have a spare. A pair. A pair. Jethro Tull als Geschichtenerzähler in bester britischer Tradition von Milnes, Winnie the Pooh, Graham's Wind in the Willows und Carol's Alice in Wonderland. Die Geschichte vom Hasen, der seine Brille verloren hat, tauchte mitten in einem ambitionierten Langopus von Jethro Tull auf, sozusagen als Kontrastprogramm zu dem eher ernsten Ton des Restwerkes. 1973 erschien das Konzeptalbum A Passion Play. Am Ende von Seite 2 begann die Geschichte. An einem klug gewählten, spannenden Punkt brach die Erzählung ab. Damals musste man aufstehen und die Platte umdrehen. Heutzutage klappt diese Dramaturgie nicht mehr. Dafür kann man heute die Geschichte in einem Rutsch hören. Die CD-Ausgabe von A Passion Play enthält als wunderbare Dreingabe auch ein Video, das 1973 zu der Hasengeschichte gedreht wurde. Ein herrliches Vergnügen mit absurden Tierkostümen und klassischen Balletteinlagen. The Hare Who Lost His Spectacles war eine Co-Komposition von Ian Anderson, Pianist John Evan und Bassist Jeffrey Hammond Hammond, einem alten Freund Andersons, der 1971 für den ausgeschiedenen Bassisten Glenn Cornick in die Band kam. Im selben Jahr verließ auch Drummer Clive Bunker die Band. Barrymore Barlow wurde sein Nachfolger rechtzeitig zum Album Thick as a Brick. Thick as a Brick und Passion Play erschienen 1972 und 1973. Alben mit durchgehenden Themen und ganz verschiedenen, ohne große Pausen hintereinander weggespielten Melodien und Riffs, wie in einer Suite eben. Im sogenannten Prog-Rock zwischen King Crimson, Yes und Magma waren solche Epen über eine LP-Seite nicht mehr selten, aber über ganze zwei Seiten einer LP, wie bei diesen beiden Tull-LPs, erstreckten sich die Erzählungen dann doch meistens nicht. Tatsächlich waren Jethro Tull in der Lage, die komplexe Musik auch live vorzutragen. Ganz abgesehen von den spieltechnischen Fähigkeiten der Musiker ist nämlich auch die erforderliche Gedächtnisleistung nicht zu unterschätzen. Die Musiker starten bei Gigs ja nicht auf Notenpulte bzw. Notenblätter. Reichlich Bewegung und diverse Showeinlagen gab es damals ja zusätzlich. Ian Anderson und Kollegen hatten aber nicht nur ein Händchen für die Langform. Hier sind ein paar exquisite Miniaturen aus den Jahren 1968 bis 1975. Thank you. There was a time when you were so young and walked in that way. They made you feel they loved you, all seeing the same. You're going wrong if that game you don't play. And that the song I sing will lead you astray. I'm feeling, feel lonely, rejection. Unknowing, know you're going wrong. And they can't see that we're just trying to be not what we seem. And even now believe that it's not real and only a dream. Platform, do your soft shoe shovel dance. Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you sadly wonder, does the nurse treat your old man the way she should? She made you tea, ask for your autograph. What a laugh. Well, the lush separation involves you and the products of wealth push you along on the byway of their spiritless undying selves. And you press on God's way to your last dime as he hands you the bill. And you're spinning in the slipstream, tideless, unreasoning, paddle right out of the maze. And you paddle right out of the maze. Tiptoes in silence round my bed. And quiet the raindrops overhead. With her everlasting smile, she stills my fever. river for a while. Undersea dear, I'm glad you're here to brush away my pain. Habit forming, battle warning, weary winsome actors spewing spineless chilling lines. The critics falling over to tell themselves he's boring and really not an awful lot of fun. Well, who the hell can he be when he's never happy and he doesn't even sit on toilet seats? Court jesting, never resting, he must be very cunning to assume an air of dignity. And bless us all with his oratory prowess, his lame brain antics and his jumping in the air. And every night his acts the same, and so it must be all a game. But you're wrong, Steve. You're wrong, Steve. You see, it's only solitaire. Hello. Hello. Hello, my lady. Hello, breakfast. May I buy you again? Um die ersten 10 Jahre der Band Jethro Tull geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Sammlung von kleinen Tull-Preziosen aus den Jahren 1968 bis 75. Die 7 Miniaturen kamen von den Alben This Was, Living in the Past, Aqualung, War Child und Minstrel in the Gallery. Los ging's mit dem jazzigen Instrumental Round von 1968. Der Song mit dem Glockenspiel danach heißt Just Trying to Be und wurde im Juni 1970 aufgenommen. 2 Tracks vom 71er Album Aqualung kamen danach: Cheap Day Return, ein autobiografisch gefärbter Song Andersons über einen Tagesausflug nach Preston, wo sein Vater im Krankenhaus lag. Beim Warten auf den Zug zurück nach London taucht die Frage auf, ob die Krankenschwester den Vater auch ordentlich versorgt, und beim Besuch habe sie dem Gast aus London ja einen Tee gekocht und ihn um sein Autogramm gebeten. Dann endet diese Miniatur mit den Worten What a laugh, wie komisch. Auch die Miniatur danach, ebenfalls vom Album Aqualung, hat Tiefgang. Slipstream endet mit den Zeilen Und du gibst Gottes Kellner deinen letzten Groschen, während er dir die Rechnung gibt. Und du drehst dich im Luftstrom, zeitlos, ohne nachzudenken, und paddelst einfach raus aus dem ganzen Durcheinander. Noch einmal spielt dann eine Krankenschwester eine wichtige Rolle. In der Miniatur Nursey pflegt sie den Helden und spendet ihm Trost. Nursey wurde im Mai 1971 aufgenommen. Die Miniatur danach heißt Solitaire und erschien 1974 auf dem Album War Child. Wenn ich den Text richtig verstanden habe, ist der Song eine zuckersüße Retourkutsche Andersons gegen Musikkritiker, die an seiner Bühnenshow, den ehrgeizigen oder prätentiösen Konzeptalben und seinem nicht Rock-Klischees entsprechenden Lebensstil herummäkelten. Die letzte Jethro Tull-Miniatur erschien 1975. Die 30 Sekunden von Grace stehen am Ende des Albums Minstrel in the Gallery. Ian Anderson singt ihr von der Gnade, einen neuen Tag zu erleben, die Sonne, einen Vogel zwitschern zu hören, den geliebten Schatz morgens zu begrüßen und das Frühstück zu genießen. Just are strangers, to whom they extend welcomes with a smile and a glimpse of pinkneys and elbows, of satin and velvet. Good ladies, good folks. They sing of their heroes, of solitary soldiers, invested in good health, and madam most charming, whose favors are numbered, nonetheless well intended. Leave the circus till we've said goodnight. A sin- Um Jazz Rotal geht's noch bis 3 Uhr hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Um die ersten 10 Jahre von Jazz Rotal. Das waren gerade 2 Stücke von dem 74er Album War Child hintereinander. Zuerst ein weiteres Wunderwerk voller Instrumentationsfinesse, überraschenden Akkordwechseln und am Schluss davon noch einem kurzen Schnipsel-Kontrastprogramm mit einem Rhythm-Blues-Riff der pervertierten Sorte. Irgendwo stolpert er nämlich, weil ihm irgendwo ein Achtel zum sonst gewohnten symmetrischen Wohlfühlschaukeln fehlt. Ladies heißt diese Nummer und danach gab's Sea Lion, ebenfalls mit Prog-Rock-verdächtigen wechselnden Taktarten und mit einem sarkastischen und selbstironischen Text über die eigene Rolle im Showbusiness. Wie ein Seelöwe im Zirkus, der die Welt auf seiner Nasenspitze balanciert. Dieser Text stammt ausnahmsweise nicht von Ian Anderson, sondern vom damaligen Bassisten Jeffrey Hammond Hammond. Schaut man sich die damals immer mit abgedruckten Texte von Jethro Tull Songs an, fallen einem hier und da eine gewisse Bitterkeit gegenüber Medien, Showbusiness und anderen Einrichtungen der Zivilisation auf. Der Kritiker Ulrich Olshausen formulierte, laut Rocklexikon damals, Anderson sei aus Menschenverachtung in die Rolle des Hofnarren geschlüpft. Wenn er sich mit servilem Kratzfuß für den Applaus bedankt, dann ist er der Wissende, der mit seiner Unterwerfung diejenigen verhöhnt, von denen er abhängt. Soweit Ulrich Olshausen vermutlich Mitte der 70er Jahre über Ian Anderson. Das Album Minstrel in the Gallery erschien 1975, enthielt wieder Reflexionen zum Thema Showbusiness. Anderson und Co. präsentierten sich hier unter anderem in der Rolle der Entertainer von Adligen früherer Zeiten. Und es gab auch wieder eine längere Suite auf dem Album Baker Street Muse. Hier sind die letzten Minuten davon. Dieser Teil der Suite trägt den Titel Mutter England Träumereien, Mother England Reveries. Sie beginnen mit einem Seitenhieb auf traditionsreiche Organe des Journalismus. Ich habe keine Zeit für Time Magazine und Rolling Stone. Hands with glee. He said, oh, Mother England, did you land my smile? What did you land a spire on me? One day I'll be a minstrel in the gallery and paint you a picture of the Queen. And if sometimes I sing to a cynical degree, it's just the nonsense that it seems. So I drift down through the Baker Street Valley in my steep-sided unreality. And when all said and all's done, I couldn't wish for a better one. It's a real life ripe death certainty that I'm just a Baker Street muse. Talking to the gutters, thinking, winking in the same old way. I try to catch my eye, but I look the other way. Indian restaurants that carry my brain. Newspaper warriors changing the name. They advertise from the station stairs. Circumcise the culprit's head. We can bust up click shop when they're here. Shady gentlemen fly back and be here. In the island across the blind man's dance with cold blue hands. Symphony match cellar, breath out of time. You can call me on another line. Didn't make it with a Baker Street ruse. I'm a Baker Street bruise. Like to take it. I'm just a Baker Street muse. I'm just a Baker Street muse. Just a Baker Street muse. Just a Baker Street. Musik aus den ersten 10 Jahren der Band Jazz Hotel gibt's heute Nacht noch bis 3 Uhr in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das war gerade der Schluss einer knapp 17-minütigen Songsuite vom Album Minstrel in the Gallery aus dem Jahr 1975, Baker Street Muse. Im darauffolgenden Jahr gab es eine weitere Medien- und Showbusiness-Schelte in Form einer LP von Jazz Hotel. Diesmal gab's keine langen Suiten, dafür aber einen zusammenhängenden Songzyklus über Höhen und Tiefen und Wiedergeburt eines älter werdenden Rockers im Taumel zwischen Modehype, Privatfernsehen, Quizshows, eigener Nostalgie und der Entdeckung alter Musik- und Kleidungsmoden durch junge Generationen, die keine Ahnung davon haben, wie wiedergekaut das Ganze schon ist. Ian Anderson wäre nicht Ian Anderson, wenn er die Geschichte nicht ziemlich doppelbödig angelegt hätte. Zwar lebt der Held der Story nachher wieder im Aufwind des Popularitätsrausches, aber zur ungebrochenen Identifikation lädt die Figur des Alan Lomas nicht ein. Andersons Misstrauen gegen die Unterhaltungsmaschinerie und vermutlich auch gegenüber zumindest Teilen des Publikums bleibt greifbar. Eine Nummer gibt's jetzt von diesem Konzeptalbum. Es heißt Too Old to Rock and Roll, Too Old to Die. Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die natürlich. Der Song daraus heißt Crazed Institution und der ist inhaltlich ein wenig eine aktualisierte Form der Birds-Nummer So You Wanna Be a Rock and Roll Star. Crazed Institution von Jethro Tull beginnt so. Nur ein bisschen Make-up, nur ein bisschen Geschwätz, bloß ein kleiner Drei-Akkord-Trick in deiner Plateau-Seele. Letzteres ein nicht übersetzbarer Wortwitz mit den in der englischen Sprache gleichklingenden Ausdrücken für Schuhsohlen und Seele. Bekanntlich waren Stiefel mit Plateausohlen etwa ab 1972 der letzte Schrei am Teenie-Markt zu finden bei Slade oder David Bowie und vielen anderen damals. Weiter heißt es im Text über die durchgeknallte Institution: Du kannst dir eine Rosenkrone um den Schädel binden, leben und sterben an deinem Kreuz aus Platin, mach mit bei der verrückten Institution der Stars, sei der Mann, der du wirklich zu sein glaubst. Kriech in deinen Dur-Dreiklang rein, kauer dich zusammen und lache, während dein Agent wieder ein Foto von dir auf die Titelseiten bringt. Sind die das oder bist du's, der Spielwürfel ins Klo wirft, darauf wartend, dass jemand anders die Kette der Klospülung zieht? Halt dich fest, halt den Atem an und zünd eine Kerze an. Räusper dich und bete, dass Regen kommt und deine Gehirngänge voller Leere und Hungerschmerzen wässert. Jethro Tull, 1976, Crazed Institution. Just a little touch of makeup, just a little touch of blow, just a little free card to recommend in your polite form of soul. You can wear a gold Piaget on your semaphore wrist, and you can dance the old adage with a new devil twist, and you can ring a crown of roses around your cranium. Live and die upon your cross of platinum. Enjoy the greatest institution of the stars. Be the man that you think you really are. Enjoy the greatest institution of the stars. Be the man that you know you really are. There's a memory of you throwing dice inside the loo, awaiting someone else to pull a chain. We'll go round the old ball handle, hold your breath and light a candle, clear your throat and break the rain. To irrigate the corridor, an empty hunger flames, and you can ring a crown of roses around your cranium. Live and die upon your cross of platinum. Enjoy the greatest institution of the stars. Be the man that you think you really are. Join the greatest institution of the stars. Card to rig and bed in your platform zone. Well, you can wear a gold Piaget to be taking the air, sitting, walking on velvet green. Go down on velvet green with a countryman who's a young girl's fancy and an old maid's dream. Tell your mother that you walked all night on velvet green. One dusky hop hour's right up to the north. There lies your reputation, all that you worth. Where the scent of wild roses turns the milk to green. Tell your mother that you walked all night on velvet green. And the long grass flowers and the evening cool. And August red delights, maybe April's food. But think not of that, my love, I'm tied against the sea. And I am growing up to meet you down on velvet green. Zwei Soundcheck-Stunden mit Musik aus den ersten 10 Jahren der Band Jazz Rotal gehen so langsam zu Ende. Das war gerade eine Doublette mit Songs aus den LPs Too Old to Rock'n'Roll, Too Young to Die und Songs from the Wood. Songs from the Wood natürlich. Die Platten erschienen in den Jahren 1976 und 77. Natürlich gibt's Jazz Rotal nach wie vor. Man kann sie derzeit auch wieder in unseren Breiten live erleben, nächste Woche in Bonn zum Beispiel an der Museumsmeile. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch ein Ausschnitt aus Jazz Rotals Auftritt beim Isle of Wight Festival Anfang August 1970. Nothing is easy. Hey, we'll do one more for you. This is called Nothing is Easy. Thanks for coming. Hope you had a good time. We'll see you next year, maybe. Huh? See you again. Time gets you worrying, my friend, it's okay. I take your life easy, stumble and hurry, be happy while waiting. When tension starts mounting, you've lost part of the pain in your family. I try hard to see why they're not worrying me, and that's all my deals. Won't turn out so bad.